1. Ein Psalm von David, der für den musikalischen Leiter bestimmt ist. 2. Moge der Herr dir in Zeiten der Bedrängnis antworten und moge die Mark des Gottes Jakobs dir sicheren Schutz gewahren. 3. Wir bieten darum, dass er dir beistand aus seinem Heiligtum sendet und dich von seinem Heiligen Berg Zion aus unterstützt. 4. Moge all dein Opfergaben berücksichtigen und dein Brand Opfer als Ausdruck deiner Hingabe wohlwollender nehmen. 5. Es ist unser Wunsch, dass er dir dein Herzenswunsch erfüllt und all dein Vorhaben erfolgreich gelingen lasst. 6. Wir werden über dein Rettung jubeln und unser Banner im Namen Gottes erheben, sobald der Herr all dein Bitten erfüllt hat. 7. Nun bin ich gewiss, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, indem im aus seinem Heiligen Himmel mit machtvollen Taten bestet. 8. Warend manche auf ihr Streitwagen und Förder vertrauen, rufen wir stattdessen den Namen unseres Gottes im Hilf zu finden. 9. Jean sind zusammengebrochen und gefallen, wohingegen wir uns wieder aufgerichtet haben und nun standhaft bleiben. 10. O Herr, verhelft dem Königsam Sieg und erhor uns nadig, wenn wir dich in unseren not anrufen.